Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jeremia, Kapitel 29, Vers 11 bis 14. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Gott segne dieses Wort. Unsere Hoffnung. In diesem Bibeltext hier aus dem Buch Jeremia lernen wir mehr über unsere Hoffnung. Und das ist genauer gesagt unsere Hoffnung in Gott. Und was hier passiert ist, dass die Babylonier, eben die Hebräer, die jüdische Gemeinde im Alten Testament, ins Exil gebracht haben. Ja, und das in Schritten, also in verschiedenen Etappen, nicht sofort alle Menschen, aber viele ins Exil gebracht haben, nach Babylonien geschickt haben. Und das war ein Ergebnis, weil die Menschen sich von Gott abgewandt hatten. Und Jeremia ist hier ist nicht in Babylonien zu diesem Zeitpunkt, fortgetragen, aber die Unterdrückung ist da. Und die Babylonier unterdrücken die Menschen da. Und er schreibt eben den Gefangenen in Babylon, aus Jerusalem, diesen Brief. Und das ist Gottes Wort. Und das ist die Hoffnung, die er Menschen gibt. Also Gott sagt, ja, ich habe euch ins Exil geschickt, aber ihr habt die Hoffnung, dass ihr, wenn ihr euch mir zuwendet, also eure Herzen, ja, die Herzen, die Menschen sich ihre Herzen wieder Gott zuwenden, dass er dann verspricht, dass er da sein wird, dass er zuhören wird, die Gebete der Menschen hören wird und ihnen Hoffnung gibt für die Zukunft. Also dass er einen Plan hat, einen guten Plan für die Zukunft der Menschen inmitten dieser Hoffnungslosigkeit. Und das ist eben auch unsere Hoffnung heute. Das können wir auch lernen. Das ist eine super Bibelpassage hier. Macht doch mal eure Top 10 oder Top 20 Bibelpassagen oder Verse. Dieses wäre ein gutes Beispiel, was ihr nehmen könnt. Jeremia Kapitel 29, Vers 11 bis 14, denn wir haben hier auch für uns das Versprechen, wenn wir uns in schwierigen Situationen befinden, Leid haben, Kummer, Sorgen, Trauer, Wut, was auch immer es sein mag, dass wir wissen, dass Gott da ist und uns zuhören wird. Wichtig ist, dass wir uns nicht von Gott abwenden, aber dass wir uns besonders in solchen Situationen Gott zuwenden. Und das ist manchmal leichter gesagt als getan. In eigener Kraft können wir das nicht. Das kann nur unser Herr Jesus Christus in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, dass wir dann uns ihm zuwenden. Und wir haben sein Versprechen, dass er bei uns ist, wie wir hier lernen. Ja? Dass wir mit ganzem Herzen nach ihm verlangen. Also, dass wir nichts zurückhalten. Als reuige Sünder alle Sünde von uns abwerfen, alles in Christus Hand geben und dass wir eben das Versprechen wahrnehmen können, dass Gott sich finden lassen wird. Das bezieht sich auch auf für uns. Wir als Christen heute, das ist unsere Hoffnung. Und geht nochmal rein ins Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 11 bis 32, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lest das nochmal durch und schaut mal, also Lukas, Kapitel 15, Vers 11 bis 32 und schaut mal, wie unser Gott eigentlich ist, dass unser Gott zwar allmächtig ist und allwissend, aber auch allliebend ist. Ja? Und wenn wir zu ihm kommen als reuige Sünder, was da passiert, lest das mal durch. Ich lade euch ein, geht rein, Lukas 15, 11 bis 32 und schaut mal, warum es Sinn macht, unsere Hoffnung in Gott zu setzen, egal wie die Umstände nun sein mögen. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du unsere Hoffnung bist und dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns auch erinnerst, dass wir in deinem Wort bleiben und immer wieder in dein Wort zurückgehen, dein lebendiges Wort tagtäglich und uns erinnern, dass du mit uns bist und dass du uns nicht nur zuhörst, aber dass du auch einen guten Plan und einen Zeitrahmen, perfekten Zeitrahmen hast für uns, der sehr, sehr unterschiedlich sein kann, wie wir das denken, aber dass du da bist, mit uns und für uns, egal was ist. Und wir danken dir, dass wir unsere Hoffnung in dich setzen können und dass du bei uns bist, ganz gleich, was passiert. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen, in Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.